da lebt einer, der lebt steif wie ein Kreuz. Steif vom Raketenbeschuss, das habt ihr mir getan. Da lebt einer, der lebt gut wie ein Fürst. Lebt gut und im Überfluss, das habt ihr mir getan. Da lebt einer, der lebt weinend allein. Weint, weil keiner mit ihm lacht, das habt ihr mir getan. Und da lebt einer, der lebt gleich nebenan. Und der hat von allem nichts gesehen, und der hat nichts gehört, und der geht so dahin, denn er weiß ja nichts davon. Und der weint nebenan, und der lacht nebenan, und der ist noch nicht einmal schlecht nebenan, denn er lebt nur dort und der liebt nur dort, und sonntags sagt der öfter das Wort. Was ihr dem geringsten meiner Brüder getan, und ein anderer wohnt neben ihm nebenan, das habt ihr mir getan. Da lebt einer, der lebt weit ab von dir, weit ab, wo noch Herren sind, das habt ihr mir getan. Da lebt einer, der lebt ärmer als du, schreit seinen Hass in den Wind, das habt ihr mir getan. Da lebt einer, hat keine Handvoll Mais, und der hat kein Leichentuch, das habt ihr mir getan. Und da lebt einer, der lebt nicht nebenan, und der hat von allem nichts gesehen, und der hat nichts gehört, und der geht so dahin, denn er weiß ja nichts davon. Und der weint nebenan, und der lacht nebenan, und der ist noch nicht einmal schlecht nebenan, denn er lebt nur dort, und der liebt nur dort, und sonntags sagt er öfter das Wort. Was ihr dem geringsten meiner Brüder getan, und ein anderer wohnt neben ihm nebenan, das habt ihr mir getan.